Menschliches Versagen. Hörspiel von Lukas Holliger nach seinem gleichnamigen Theaterstück. Es sprachen der Lotse Vincent Leitersdorf, der Hinterbliebene Michael Wittenborn sowie Thomas Douglas, Till Kretschmar, Katja Reinke und Susanne Marie Wrage. Technik: Jack Jakob. Musik: Jonas Kocher. Regie: Stefan Heilmann. Produktion: Schweizer Radio und Fernsehen SRF mit dem Südwestrundfunk 2012.